der Theke, der Platz hält mich wach. Michael schützt mich an und schenkt mir nochmal nach. Geht dein Glas noch einmal an. Stoß mit mir auf unsere Freundschaft an. Trink auf uns und das Leben hier. So schlecht ist das Ding, das sag ich dir. Gib noch einmal alles, zieh nochmal mit mir durch. Wir sind genauso blöd wie vor allen Jahren. Früher war es besser und wir leben heute. Wir sind auf den 40 längst noch nicht gescheit. Hebt euch das noch einmal an. Stoßen wir auf unsere Freundschaft an. Trinkt auf uns und das Leben hier. So schlecht ist es nicht, das sag ich dir. Gib noch einmal alles, geh noch mal mit mir durch. Gib noch einmal alles, geh dein Glas jetzt hoch. Gib noch einmal alles, wie es geht, das weißt du noch. Nicht mehr läuft, in der man nur nach Hause geht oder sich bestäubt. Sitzt an der Theke, dann hält mich wach. Michael schützt mich an und schenkt mir nochmal nach. Hebt dein Glas noch einmal an. Stoß mit mir auf unsere Freundschaft an. Trinkt auf uns und das Leben hier. So schlecht ist es nicht, das sag ich dir. Gib noch einmal alles, zieh nochmal mit mir durch. Oh ja, jetzt Stellungsfehler.